das Wellen nicht schlägt. Erträgst im Fusel deine Wunden, weil du Schmerzen nicht erträgst. Du lebst nur von Illusionen, verlangst von anderen viel zu viel. Du sitzt im Sattel zügellos und du reitest ohne Ziel. Dein eigenes Dach steht auf Ruinen. Wache auf.